Good morning, good morning, good Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now let us continue. Lass uns nun fortfahren. Here the Bible says he went in the spiritual realm and made a proclamation to the spirits in prison. Hier sagt die Bibel in Vers 19, er ging in die geistliche Welt und hat den Geistern im Gefängnis verkündet. It's really interesting that Peter made that statement just like that. Es ist wirklich interessant, dass Petrus diese Aussage einfach so stehen lässt. He doesn't explain it. Er erklärt sie nicht. He doesn't talk what it means. Er spricht nicht darüber, was das bedeutet. He doesn't tell us what the spiritual realm were and what proclamation he made. Er sagt uns nicht, was der geistliche Bereich ist und was er da verkündet hat. He doesn't tell us who the spirits were that he proclaimed to. Er sagt uns nicht, wer die Geister waren, denen er verkündete. You know, it is a verse that many theologians have been discussing it. Das ist ein Vers, über den viele Theologen diskutieren. And I tell you what is my opinion, because Peter doesn't explain it. Ich sage dir meine Meinung dazu, denn Petrus erklärt es nicht. Because the interesting thing is, when the Bible says he went into the spiritual world, it does not in the Greek Hades does not have the word Hades. Das Interessante ist, dass wenn die Bibel sagt, dass er in die geistliche Welt ging, im Griechischen das Wort Hades nicht benutzt wird. It actually is a word that is meaning prison. Das Wort bedeutet eigentlich Gefängnis. Where prisoners are guarded and kept. Wo Gefangene bewacht und festgehalten werden. So Jesus obviously went to some place where spirit, which is we know the real us. Jesus ging offensichtlich an einen Ort, an dem sich geistliche Wesen befanden. Und wie wir wissen, sind wir in Wirklichkeit Geist und nicht Körper oder Seele. And he proclaimed what he did. Und er verkündete diesen Geistern, was er getan hat. Now, I will tell you what I believe this verse means, but you are free to have your own opinion. Ich sage dir, was dieser Vers meiner Meinung nach bedeutet, aber es steht dir frei, deine eigene Meinung zu haben. Now, I do not believe that he was proclaiming his victory to demon spirits. Ich glaube nicht, dass er den dämonischen Geistern seinen Sieg verkündet hat. And as I said, Peter does not explain it. Und wie ich schon sagte, Petrus erläutert es nicht. But from the context, I have come to my understanding. Ich habe meine Sichtweise aus dem Kontext gewonnen. So I believe what Jesus did is he actually proclaimed the finished work of the cross to the people who died before Jesus. Ich glaube daher, dass Jesus den Menschen, die vor ihm gestorben sind, das vollendete Werk am Kreuz verkündet hat. And I will explain to you why I believe this. Ich erkläre dir, warum ich das glaube. So look, he said he went into the spiritual realm and made a proclamation to the spirits in prison because of their disobedience of long ago. Schau, Petrus sagt, er ging in die geistliche Welt und hat den Geistern im Gefängnis verkündigt, die wegen ihres Ungehorsams vor langer Zeit gefangen waren. Now before I give you more explanation, we have to read the next verse because otherwise nothing makes sense. Bevor ich dir das näher erkläre, müssen wir den nächsten Vers lesen, denn sonst macht das alles keinen Sinn. For during the time of Noah, God patiently waited while the ark was being prepared. Vers 20. Denn zur Zeit Noahs wartete Gott geduldig, während die Arche vorbereitet wurde. But only a few were brought safely through the flood waters, a total of 8 souls. Aber nur wenige wurden sicher durch die Fluten gebracht, insgesamt 8 Menschen. Look at this context. Schau dir den Kontext an. The context is Christ suffered and died for our sin. Der Kontext ist, dass Christus für unsere Sünde gelitten hat und gestorben ist. Christ did not die to bring condemnation to anybody. Christus ist nicht gestorben, um jemanden zu verdammen. That's not the context here. Das ist hier nicht der Kontext. We know that his death did a whole lot of things. Wir wissen, dass sein Tod eine ganze Reihe von Dingen bewirkt hat. And we know that his death also defeated the devil. Und wir wissen, dass sein Tod auch den Teufel besiegt hat. It changed everything in the spiritual realm. Sein Tod hat alles im geistlichen Bereich verändert. But here Peter is not talking about the demonic world. He's talking about Christ died for our sin. Aber hier spricht Petrus nicht über die dämonische Welt. Er spricht darüber, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist. To bring us near to God. Um uns in die Nähe Gottes zu bringen. And then he said he went into that spiritual world. Dann sagt er, dass er in diese geistliche Welt gegangen ist. See, Jesus told them. Jesus sagte ihnen, that he has to go down into the spiritual world for 3 days and three nights. Dass er 3 Tage und 3 Nächte in die geistliche Welt hinabsteigen muss. Paul said in Ephesians chapter 4, Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 4, that before Jesus ascended to heaven, he descended down. Dass Jesus, bevor er in den Himmel auffuhr, hinabstieg. And he led the captives captivity. Und die Gefangenen mit sich führte, für sich gefangen nahm. So from all these verses and the context of this chapter, aus all diesen Versen und dem Kontext dieses Kapitels, I've come to my conclusion, bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, that Jesus went to a place where the people who died before Christ's death, dass Jesus an einen Ort ging, an dem die vor seinem Tod gestorbenen Menschen waren, they were not in hell. Sie waren nicht in der Hölle. They were at a place waiting. Sie waren an einem Ort und warteten. These were people who already believed in God, looking forward to the sacrifice. Es waren Menschen, die bereits an Gott glaubten und auf das Opfer schauten. Think about this. We are saved, but look back. They looked forward. Denk darüber nach. Wir werden gerettet, indem wir zurückschauen. Sie schauten nach vorne. The prophets have told them. Die Propheten sagten ihnen, every time when they brought a sacrifice, it pointed to something else. Dass jedes Mal, wenn sie ein Opfer brachten, es auf etwas anderes hindeutete. And throughout the millennials, im Verlauf der Jahrtausende, there were people who actually wanted to live right with God. Gab es Menschen, die eigentlich mit Gott im Reinen leben wollten. But there was no finished work of the cross. Aber es gab kein vollbrachtes Werk am Kreuz. There was constant sacrifices which they applied because they wanted to be right with God. Es gab ständig Opfer, die sie brachten, weil sie mit Gott im Reinen sein wollten. And then you see glimpses of revelation. Dann gibt es flüchtige Einblicke der Offenbarung. For instance, David. David sagt zum Beispiel, he said, sacrifices and offerings you didn't want, yet God is the one who ordained them. Opfer und Gaben wolltest du nicht, doch Gott ist derjenige, der sie angeordnet hat. Abraham was justified by believing God. Abraham wurde gerechtfertigt, weil er Gott glaubte. Enoch already walked with God. Henoch wandelte bereits mit Gott. Abel brought a sacrifice by faith and was accepted by God. Abel brachte im Glauben ein Opfer und wurde von Gott angenommen. So if you look through Hebrews 11, the heroes of faith, they're all Old Covenant and Old Testament people. Wenn du Hebräer 11, die Helden des Glaubens, anschaust, handelt es sich allesamt um Menschen aus dem Alten Bund und dem Alten Testament. Nobody in there like Paul and Peter and James and John. Es ist keiner dabei wie Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes. So I believe that Jesus went to those people and he declared his victory. Ich glaube daher, dass Jesus zu diesen Menschen ging und seinen Sieg verkündete. So he went and he said, guys, I have done it. Er ging also hin und sagte, Leute, ich habe es vollbracht. You know, and everything has been finished. Alles ist vollbracht. I'm taking the keys of death and hell out of the hands of the devil. Ich nehme die Schlüssel des Todes und der Hölle aus den Händen des Teufels. You've been waiting for one day and looking forward, not knowing what it will look like and when it would come. Ihr habt auf den einen Tag gewartet und euch gefreut, ohne zu wissen, wie er aussehen und wann er kommen würde. But now it has come. Doch jetzt ist er gekommen. And he took these prisoners. Und er nahm diese Gefangenen mit. This is how I understand it. So verstehe ich das. As I said, wie ich gesagt habe, Peter doesn't explain it, so you are free to believe what you think it means. Petrus erklärt es nicht, also steht es dir frei zu glauben, was es deiner Meinung nach bedeutet. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.